Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro auf Radio Marabu. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 6 mit Clarence Carter, Carl Perkins, Albert Ayler, Pharoah Sanders, Linda Ronstadt, Wynn Stewart, Larry Davis, Fenton Robinson, Laverne Baker, Bessie Smith, Mae West, Manitas de Plata, Paco de Lucia, Ennio Morricone, Bill Kirchen, Speedy West und Jimmy Bryant und John D. Loudermilk. Bad news travels like a wildfire, good news travels slow. They call me old wildfire, 'cause everybody knows that I'm bad news. Everywhere I go, always getting into trouble. And leaving little girls who hate to see me go. Well, I've picked peaches down in Georgia, a lumberjacked up in Maine. I've been hired and fired and jailed in every state you can name, 'cause I'm bad news. Everywhere I go, always getting in trouble. And leaving little girls who hate to see me go. From north to south, from east to west, the story is the same. One state to the other, I have to change my name, 'cause I'm bad news. Yeah, everywhere I go. Yeah, I'm always a-getting into trouble. And leaving little girls who hate to see me go. Well, they tried to hang me up in Oakland, and they did in San Frisco. But I wouldn't choke, and I broke their rope, and they had to let me go. Oh, 'cause I'm bad news. Everywhere I go, always getting into trouble. And leaving little girls who hate to see me go. And good news travels slow. Now they call me old wildfire, 'cause everybody knows that I'm bad news. Oh yeah, everywhere I go, yeah, I'm always getting into trouble. Leaving little girls who hate to see me go. Now I pick peaches in Georgia, and I lumberjack up in Maine. I'm in the hired and fine and jail in every state you can name. getting into trouble and leaving little girls who hate to see me go. San Francisco, but I wouldn't choke and I broke the rope, so they had to let me go. Y'all, I'm bad news. Everywhere I go, yeah, I'm always getting into trouble and leaving little girls who hate to see Clarence go. Ticket, please, she said. Where to, mister? I said, that's all right with me, honey. I'm just restless. I need to get on out of town. I need to go right now. Take me where the living's easy, baby. That's where I'll be found. I said, honey, tell that driver put his big foot in that gas and run this gray dog just as long as it will last, cause I'm just restless. I need to get on out of town. I need to go right now. Take me where the living's easy, baby, that's where I'll be found. All right. I said, honey, take this gray dog any place it wants to go. Drop this old country boy off farther down the road, cause I'm just restless. I need to get on out of town. I need to go right now. Take me where the living's easy. Baby, that's where I'll be found. All right, children, let's go now. Traveling light, cause I might be going far. Taking nothing but the clothes on my back and my big red guitar, cause I'm just restless. Whoa, I gotta get on out of town. I gotta go right now. Take me where the living's easy, baby, that's where I'll be found. Come on, children, let's get going now. Here we go. John D. Loudermilks bekannteste Komposition dürfte Tobacco Road sein. Hier hörten wir ihn 1963 mit dem Stück Bad News. Danach eine Coverversion von Clarence Carter aus dem Jahre 1968, aufgenommen in Alabama in den Muscle Shoals Studios. Danach Carl Perkins' Mr. Blue Suede Shoes mit dem Titel Restless aus dem Jahr 1968. 68 oder 69. Zu dieser Zeit spielte Carl Perkins in der Band von Johnny Cash, der übrigens 1964 ebenfalls eine Version von Bad News aufgenommen hatte. Yeah. 1968 veröffentlichte der Tenorsaxophonist Albert Ehler das Album New Grass, was beim Publikum und bei der Kritik gleichermaßen komplett durchfiel. Ehler, dessen Mentor John Coltrane im Jahr davor verstarb, wollte sich neu orientieren und besann sich auf seine Rhythm and Blues und Gospel-Wurzeln, holte sich Bernard Purdy ans Schlagzeug, einen bekannten Soul-Schlagzeuger, einen E-Bass sowie Background-Sängerinnen. Das kam natürlich bei seinen Free-Jazz-Fans gar nicht an, aber auch Leute, die eher dem Rhythm and Blues und Soul zugeneigt waren, fanden seine Stimme für diesen Stil einfach nicht gut genug. Wie Ehler selbst zu dieser Platte stand, ist nicht ganz eindeutig. Einerseits sagte er, ein Künstler muss das Recht haben, sich auch neu zu erfinden und Stilwechsel vorzunehmen und mit der Zeit zu gehen. Andererseits ließ er in anderen Interviews durchblicken, er wäre von seiner Plattenfirma Impulse dazu mehr oder minder genötigt worden, eine Richtung, die wie kommerzieller erscheint, zu gehen und das gegen seinen Willen. Wie es auch immer gewesen sein mag, ich finde diese Platte sehr gut. Die Stimme, das muss ich zugeben, da muss man sich dran gewöhnen, aber ich hatte ja 40 Jahre Zeit, mich an diese Stimme zu gewöhnen und ich kann nur sagen, es hat sich gelohnt. Die Energie des Saxophonspiels macht die kleinen Mängel an der Stimme mehr als wett, das muss ich mal wirklich sagen. Ein anderer Tenorsaxophonist aus dem Umfeld von John Coltrane war Pharoah Sanders. Wir hörten das Titelstück von seiner 1970-71 aufgenommenen Platte Thambi. Dort war er allerdings auf dem Sopransaxophon zu hören. Er wurde begleitet vom Violinisten Michael White, von Lonnie Liston Smith an den Keyboards Piano, Cecil McBee Bass und am Schlagzeug Roy Haynes. We got two great steel guitar players in the band, so they worked up a twin steel duet for this tune. Money. Before we slip and fall in love, I'd better caution you. I'm the kind they've warned you of. I've slipped a time or two. The stories you just can't believe, though I'm guilty as accused. I've still got my pride slightly used. It's been slightly used, but it still hurts to love and lose. It's been slightly used, but it still hurts to cry the blues. If you still want this heart of mine, then it belongs to you. With all my love slightly used. The same, I'm bad and you're so good. One of us would have to change, I don't know if I could. And if I failed, I'd drag you down until your pride refused. Then you'd be like me, slightly used. Oh, I've been slightly used, but it still hurts to love and lose. I've been slightly used, but it still hurts to cry the blues. If you still want this heart of mine, then it belongs to you. With all my love slightly used. Linda Ronstedt live 1974 mit Silver Threads and Golden Needles. Danach Wynn Stewart mit Slightly Used. 1934 geboren, war Wynn Stewart seit den 50er Jahren bis zu seinem Tod in den 80er Jahren hauptsächlich in der Country- und Western-Musik tätig. Aber in den 50er Jahren hatte er auch einige Rockabilly- und Rock'n'Roll-Aufnahmen gemacht, die übrigens sehr gut sind. Musikhistorikern dürfte Wynn Stewart bekannt sein, dadurch, dass er 1958 die erste Version des späteren Elvis-Titels Long Black Limousine aufnahm. People just don't want them around. nothing I can do. If you leave me here to cry, there is nothing I can do. Zwei Aufnahmen vom Duke-Label aus Houston, Larry Davis, Angels in Houston und Fenton Robinson as the Years Go Passing By. Auf beiden Stücken spielt Larry Davis Bass und Fenton Robinson die Gitarre, beim letzten Stück James Booker das Piano. Have you ever seen old Satan on the Have you ever seen a church begin to rock? Heard a sundown deacon preaching to his flock? Have you ever seen old Satan on a run? Then follow me, see just how it's done. And have you ever heard a sermon stir your soul? Make you creep the river of Jordan as you go. Have you ever felt as though you'd like to shout? Then come on and let them feelings out. Oh, Lord. Yes, hear those sisters groaning and hear those brothers moaning, repenting and atoning on revival day. They talking to the spirit just like you see and hear it. They sinful and they bear it on revival day. When that congregation starts to sing, nothing in this world don't mean a thing. Oh, glory, hallelujah, makes you feel so peculiar. The devil cannot rule you on revival day. Glory, glory, hymns are purifying. Wash my sins away. Lordy, Lordy. Feel just like a lion. Lordy, Lordy. As reborn today, oh. Yes, hear those sisters groaning and hear them brothers moaning, repenting and atoning on revival day. Oh, they're talking to the spirit just like you see and hear it. They simple and they fear it on revival day. When that congregation starts to sing, nothing in this world don't mean a thing. Oh, glory, hallelujah, makes you feel so peculiar. The devil cannot rule you on revival. Shakes down my knee. Drei Sängerinnen. Die erste, Laverne Baker, geboren 1929, singt ein Lied aus dem Jahre 1930. Die zweite, Bessie Smith, geboren 1894, eine sogenannte klassische Blues-Sängerin, singt das Original und das ist ein Gospel. Die dritte, Mae West, eine Vaudeville-Sängerin und Filmstar der 30er Jahre, singt mit über 70 Jahren 1966 einen Rocktitel. Drei relativ merkwürdige Kombinationen. Die 1958er Version von Laverne Baker On Revival Day war Teil einer LP namens Laverne Baker Sings Bessie Smith, eine Tribute-Platte, die mit Jazzmusikern aufgenommen wurde. Unter anderem Buck Clayton an der Trompete und Denny Barker an der Gitarre. Obwohl Bessie Smith nach Anfang der 30er Jahre keine Platten mehr aufgenommen hatte und sie schon 1937 verstarb, übte sie dennoch großen Einfluss auf viele Rocksänger, unter anderem Janis Joplin aus. Zwar nahmen viele Blues, Rhythm and Blues und Soul-Sänger auch Gospel auf, allerdings war das eine zwiespältige Sache. Es wurde von einem Großteil des schwarzen Publikums nicht gerne gesehen, dass hier die weltliche und die religiöse Welt sich mischte. Mae West, die 1966 mit Bodybuildern in Las Vegas auftrat, covered Johnny Kids and the Pirates Shaken All Over. Seven Gunmen von Ennio Morricone, keine Ahnung von welchem Film das ist, mit Sicherheit nicht von den glorreichen Sieben. Davor gab es zweimal Flamenco und wenn ich Leute fragen würde, die nicht in der Materie sind, also sich nicht in Flamenco auskennen, nenne mir doch mal zwei Gitarristen, die du kennst, da würde mit Sicherheit entweder Manitas de Plata kommen, den wir zuerst hörten mit Campanitas, oder Paco de Lucia mit dem Stück Tico Tico. Der eine, de Plata, ein Traditionalist und Paco de Lucia eher ein offenerer Musiker. Thank you. Bill Kirchen, ehemals Commander Cody, hier mit Poultry in Motion. Haha, was für ein Witz. Geflügel in Bewegung. Aber das Gitarrenspiel ist gut. Und wenn man das alles noch mit Chicken Picken, einem Gitarrenstil, in Verbindung bringt, dann kann man den Sparwitz sogar gelten lassen. Einer geht noch rein, Speedy West an der Pedal-Steel-Gitarre, mit Jimmy Bryant an der E-Gitarre. Mein Name ist Frank Framat Matthias. Ich verabschiede mich, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal, was sage ich da eigentlich? Noch Wiedersehen. Wiederhören vielmehr. Und jetzt Limehouse Blues. Right.